Die Sprache eures Gesprächs könnt ihr selbst aussuchen. Ihr könnt zum Beispiel eine Sprache nehmen, die ihr mit eurer Familie sprecht, oder eine Sprache, die ihr in der Schule lernt. Ihr könnt auch Clownswörter nehmen.